Spitze. Diese Show ist einfach spitze. Die Kids Zone Show. Die Kids Zone Show. Was Besseres gibt es nirgendwo. Puh. Und noch ein Eimer und noch ein. Was machst du denn mit dem ganzen Sand? Na was wohl, Simon? Denk nach. Oder ist deine Sonnenbrille zu dunkel? Typisch mein Bruder. Hauptsache cool sein. Bei dir sieht bestimmt alles aus wie stockdunkle Nacht. Meine Sonnenbrille ist echt stylisch. Und die Sonne brennt ja so sehr. Also, mal überlegen. 8x8 Meter. Einen Volleyball und ein Netz. Komm schon, Sherlock Holmes. Wie viele Hinweise brauchst du denn noch? Du willst Volleyball in einem riesigen Sandkasten spielen? Du hast es erfasst. Und das Ganze nennt man dann... Sandkastenvolleyball? Du bist echt zu blöd, oder? Das ist Beachvolleyball. Oh, coole Idee. Ich helfe dir. Noch ein paar Eimer Sand und schon kann's losgehen. Klasse. Ich habe nämlich schon 2 Freunden aus der Schule Bescheid gesagt. Dann sind wir zu viert. Pro Team 2 Spieler. Das ist perfekt. Aber was ist das? Oh nein, da sind auf einmal so viele Wolken. Es fängt an zu regnen. So ein Mist. Und sowas nennt sich Sommer. Los, wir verdrücken uns einfach in diesen neuen Kinofilm. In dem ist nämlich total super Sommer auf einer einsamen Insel. Aber das gefällt den beiden Hauptpersonen überhaupt nicht. Wieso das? Naja, freiwillig sind sie da nicht gelandet. Aber das erzähle ich dir auf dem Weg ins Kino. Lass uns los, bevor wir ganz nass sind.